Sie soll es genommen haben. Sie? Sie wird ja eher ihr letztes Kleid ausziehen und verkaufen, wird selbst barfuß gehen und euch das Geld geben, wenn ihr es braucht. So ist sie. Sie hat den gelben Schein bekommen, weil meine Kinder vor Hunger umkamen. Sie hat sich unseretwegen verkauft. Ach, der Verstorbene, siehst du, da hast du dein schönes Totenmahl. Oh mein Gott, ja, so schützt sie doch. Was steht ihr alle da? Rodion Romanowitsch, warum treten Sie nicht für sie ein? Glauben Sie etwa auch daran? Ihr alle seid ja ihres kleinen Fingers nicht wert, ihr alle, alle, alle. Oh Gott, schütze du sie doch endlich. Das Weinen der armen, schwindsüchtigen, verlassenen Katharina Iwanowna schien einen starken Eindruck auf alle Anwesenden zu machen. Es war so viel Jammer, so viel Leid in diesem schmerzverzerrten, abgemagerten, schwindsüchtigen Gesicht, in diesen aufgesprungenen, trockenen Lippen mit den eingetrockneten Blutspuren, in dieser heiser schreienden Stimme, in diesem Schluchzen und Weinen, das dem Weinen von Kindern glich, in diesem vertrauensvollen, kindlichen und gleichzeitig verzweifelten Flehen um Schutz, das alle die Unglückliche zu bedauern schienen. Wenigstens Pjotr Petrowitsch schien sie sofort leid zu tun. »Aber Gnädigste, Gnädigste«, rief er mit eindringlicher Stimme, »Sie werden doch von dieser Tatsache keineswegs berührt. Niemand wird es wagen, Sie der Absicht oder Teilnahme zu beschuldigen, umso weniger, als Sie es selbst aufgedeckt haben, indem Sie die Tasche umwandten. Also haben Sie dies nicht vorausgesehen. Ich bin bereit, es sehr, sehr zu bedauern, sollte die äußerste Armut Sofja Semjonowna dazu bewogen haben. Aber warum wollten Sie, Mademoiselle, es nicht eingestehen? Fürchteten Sie die Schande? Den ersten Schritt? Sie verloren vielleicht den Kopf? Das wäre begreiflich, sehr begreiflich. Aber warum lässt man sich auf solche Sachen ein? Meine Herrschaften, da ich Mitleid habe, bin ich meinetwegen bereit, es sogar jetzt noch trotz der empfangenen persönlichen Beleidigungen zu verzeihen. Möge Ihnen, Mademoiselle, die jetzige Schande als eine Lehre für die Zukunft dienen, wandte er sich an Sonja. Ich aber werde alle weiteren Schritte unterlassen und hiermit die Sache als erledigt betrachten. Genug davon. Pjotr Petrowitsch blickte Raskolnikow von der Seite an. Ihre Blicke trafen sich. Der heiße Blick Raskolnikows schien ihn zu Asche verbrennen zu wollen. Katharina Iwanowna schien nichts mehr gehört zu haben. Sie umarmte und küsste Sonja wie wahnsinnig. Auch die Kinder hatten Sonja von allen Seiten mit ihren Ärmchen umfasst und Poletschka, die nicht ganz verstand, um was es sich handelte, verging nahezu vor Schluchzen und verbarg ihr hübsches, vom Weinen geschwollenes Gesichtchen an Sonjas Schulter. »Welch eine Gemeinheit!« ertönte plötzlich eine laute Stimme von der Tür her. Pjotr Petrowitsch blickte sich schnell um. »Welch eine Gemeinheit!« wiederholte Lebesjetnikow und blickte ihm unverwandt in die Augen. Pjotr Petrowitsch zuckte leicht zusammen. Das wurde von allen bemerkt. Später erinnerte man sich daran.